Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ich bin heute gebeten worden, über eine Zeile zu sprechen, die wir eben auch gechantet haben in der Metta Sutta. Das Apakicho Cha Salahukavuti in Pali, was in unserer Übersetzung lautet: mit wenig Pflichten von bescheidenem Wesen. In der englischen Übersetzung, die recht gängig ist, oder die ich bevorzuge, heißt es: having few duties and being frugal in their ways. Frugality, Bescheidenheit, Apakicho, wenig Pflichten. Ein Rat, den der Buddha gibt in dieser Metta Sutta. Und den sowohl die Mönche auf ihren Lebensstandard anwenden können, als auch die Laiengemeinschaft, die buddhistische, die sich als Buddhisten verstehen. Und ich verstehe diesen Rat vom Buddha nicht notwendigerweise ausschließlich für Mönche. Wenn wir uns den ersten Teil dieser Zeile anschauen, dass wir wenig Pflichten haben sollten, dann müssen wir uns zunächst mal darüber klar werden, was das Wort Pflicht überhaupt beinhaltet oder was damit so gemeint ist. Als Mönch in unserem Vinaya, in unseren Ordensregeln, gibt es gewisse Pflichten. In unserer Gesellschaft haben wir gewisse Verpflichtungen, in unserer Familie haben wir Verpflichtungen. Und so können wir schon sehen, dass es sehr weise vom Buddha war, nicht zu sagen, keine Pflichten zu haben, sondern gesagt, wenig Pflichten. Weil es einfach unumgänglich ist, Pflichten zu haben. Ja. Leben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, Gemeinschaft, egal in welchem Rahmen, immer auf eine Art und Weise, wo wir verschiedene Pflichten bzw. Verpflichtungen eingehen müssen, um in der Art und Weise, wie wir miteinander leben, überhaupt Struktur zu geben. Von daher wäre es unsinnig zu sagen, wir sollten keine Pflichten haben. Allerdings implizit in dem Wort Pflicht oder Verpflichtung liegt die Tatsache, dass so eine Pflicht auch eine gewisse Bürde ist. Das ist etwas, das wir tun müssen, sollten. Eine Verpflichtung ist etwas, was wir einhalten, wenn wir uns verpflichten. Das Wort bedeutet, dass wir damit etwas, ein Bund eingegangen sind, eine Bindung eingegangen sind, eine Verbindung. Und deshalb sagt der Buddha halt, je mehr solcher Bindungen wir haben, umso verwickelter wird natürlich auch unser Leben. Und deshalb räte Buddha eben halt, wenig Bindungen zu haben, wenig Pflichten. Pflichten sind Aufgaben, sind Dinge, die wir tun müssen. Heißt diese Verpflichtung, da geht es um unsere Handlungen, um unsere Aktivitäten, um das, was wir tun, sagen, handeln, wie wir handeln. Und Handlung ist Kamma, das heißt mit jeder Handlung, die wir tun, die wir verrichten, vollbringen, schaffen wir auch Kamma. Das heißt, wir setzen ein Potenzial in die Welt, was eine Bedingung, wir schaffen Bedingungen, die wiederum Bedingungen mit sich bringen oder nach sich ziehen. Und so schaffen und kreieren wir durch unsere Handlungen. Und je mehr solcher Verpflichtungen wir haben, je mehr Pflichten wir in unserem Leben eingehen, umso komplexer, komplizierter, oftmals verworrener und verwobener kann unser Leben werden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir die Pflichten, die wir eingehen, oder die Verpflichtungen, die wir eingehen, auch ernst nehmen und hinsichtlich dieser Verpflichtungen auch unser Bestes geben. Das heißt, wir bemühen uns, unsere Handlungen hinsichtlich dieser Verpflichtungen so zu gestalten, dass wir, um es einfach mal einfach auszudrücken, Gutes tun dabei. Wir versuchen gut zu handeln, wir versuchen unsere Pflichten, die wir eingegangen sind, auch zu erfüllen. Unsere Versprechen zu halten, unseren Bund, unsere Bindungen zu achten, zu respektieren und denen entsprechend nachzukommen, in der besten Art und Weise, wie wir eben dazu in der Lage sind. Wenn wir zu viele Pflichten haben, zu viele Verpflichtungen haben und wir damit zu viel tun müssen, zu viel handeln müssen, zu viel Aktivität schaffen für uns selber, dann kommt es eben im Extremfall dazu, dass wir unter der Bürde, unter dem Gewicht dieser Pflichten zusammenbrechen. Und das ist ein extremer Grund, warum der Buddha sicherlich empfohlen hat, wenige Pflichten zu haben. Wenn wir uns die verschiedenen Menschen anschauen, um uns herum, in unserer Gemeinschaft, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft. Viele Menschen haben ein recht hohes, wie man sagt, Pflichtbewusstsein. Manche haben ein geringeres Pflichtbewusstsein. Je pflichtbewusster ich bin, umso mehr gefordert sehe ich mich dann natürlich auch, wenn ich viele Pflichten habe, die zu erfüllen. Und das kann natürlich die Bürde, je mehr Pflichten ich habe, umso schwerer werden lassen. Dem allen liegt natürlich immer, und das müssen wir bedenken, unsere Anschauung zugrunde, das heißt, wir nehmen Pflichten auf uns. Manche, die werden uns auferlegt, oftmals sogar gegen unseren Willen vielleicht. Aber in jedem Pflichtverhältnis, das wir eingegangen sind, oder jedem Pflichtverhältnis, das wir eingegangen sind, liegt ja irgendwo auch unsere Anschauung zugrunde. Das heißt, wir handeln aufgrund unserer Anschauung, dass wir richtig handeln. Das heißt, wir, also in der Regel verpflichten wir uns Dingen gegenüber, Situationen gegenüber, Menschen gegenüber, Aufgaben gegenüber, die unseren Anschauungen irgendwo auch entsprechen. Also extremes Beispiel, wenn ich pflichtbewusster Nazi bin in einem faschistischen System und meine Anschauung ist, dass diese Regierungsform oder diese Lebensform, Gesellschaftsform richtig ist, dann bin ich natürlich auch entsprechend bereit, diese Pflicht umso rigoroser zu erfüllen. Und dann wissen wir natürlich aus der Geschichte, dass da die Resultate nicht so toll sind. So. Das ist auch ein Aspekt, der da mit reinspielt. Wenn wir Verpflichtungen haben, ist es auch unsere Aufgabe als Menschen, die insbesondere die Richtung, die der Wahrheit nachstreben, diese Pflichten doch immer wieder zu hinterfragen, beziehungsweise die Anschauung, die diesen Pflichten unterliegt, auch zu hinterfragen. Das ist natürlich schwer, weil wir kennen alle diesen dramatischen diese dramatische Zwickmühle, in der wir stecken, weil eben aufgrund unserer Anschauungen wir entsprechend wahrnehmen, aufgrund unserer Wahrnehmung wir entsprechend denken und unsere Gedanken wiederum unsere Anschauungen füttern, bestätigen, entsprechend nehmen wir wieder wahr, denken, haben, bestätigen unsere Anschauungen und so weiter. Das heißt, aus diesem Spiel, wenn wir aufgrund falscher Anschauungen Verpflichtungen eingehen, ist es oftmals schwer oder eigentlich immer schwer, die überhaupt zu hinterfragen. Und das wollte ich nochmal so als Problematik noch mit dazugeben, um das ein bisschen würziger zu machen alles. Also es ist eine Sache, die wir nie aus den Augen verlieren sollten, dürfen, dass wir eigentlich alle falsche Anschauungen haben. Solange wir nicht in den Strom der Wahrheit eingetreten sind, sind unsere Anschauungen falsch. Punkt. So. Wie falsch ist sicherlich unterschiedlich. Aber wir können dem Spiel, dem Beraten nie so ganz trauen. Das ist einfach eine Sache, die wichtig ist, um uns immer wieder klar zu machen, dass wir diese Dinge hinterfragen müssen und sollten. Nichtsdestotrotz, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen Verpflichtungen eingegangen sind, dann versuchen wir natürlich auch, denen nachzukommen, unser Bestes zu tun. So viel erstmal zu Pflichten oder dem Rat des Buddhas, wenig Pflichten zu haben. Der zweite Teil dieser Zeile sagt, dass wir bescheiden sein sollten. Im Englischen das Wort frugality, also frugal. Ajahn Mettiko und ich haben heute Morgen kurz drüber gesprochen. Und, also in diesem Wort steckt, also in dieser Redewendung steckt das Wort Lahu drin, das heißt leicht. Also wir sollten jemand sein, der leicht zufriedenzustellen ist oder der leicht zu versorgen ist. Jemand, der anderen nicht zur Last fällt, könnte man erweitert sagen, der anderen keine Bürde ist. Jemand, der leicht zufriedenzustellen ist. Bescheidenheit heißt, ich brauche nicht so viel, oder meine Erwartungshaltung oder meine Erwartungen sind nicht unbedingt, richten sich nicht immer unbedingt so, dass ich anderen damit zur Last falle oder dass ich zu einer Bürde werde. Und so können wir schon sehen, dass der erste Teil dieser Zeile sich auf unsere Handlungen richtet, eben wenig Pflichten zu haben, wenig Aktivität, Aktivität zu haben. Und der zweite Teil richtet sich nach meinem besten Dafürhalten mehr auf unsere Bedürfnisse. Das heißt, Bescheidenheit impliziert, richtet sich auf meine Bedürfnisse. Was habe ich für Bedürfnisse? Wie hoch sind meine Ansprüche? Wie groß sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich, um da zu sein, um zu existieren, um zu leben, um das zu tun, was ich meine, tun zu müssen? Oder sogar, was muss ich, um meine Pflichten zu erfüllen? Was sind meine Bedürfnisse? Wie ist mein Haushalt von Verlangen und also haben wollen und nicht haben wollen? Die beiden Dinge gehören immer zusammen. Bedürfnisse richten sich nicht nur auf die Dinge, die ich gerne haben möchte, sondern in gleichem Maße auf die Dinge, die ich nicht haben möchte. Das ist einfach nur zwei Seiten der gleichen Medaille. So. Aber beide Teile dieser Zeile in beiden Teilen geht es eigentlich darum, etwas, eine Vereinfachung zu schaffen. Je mehr Pflichten ich habe, je komplexer meine Verpflichtungen sind, je mehr ich verstrickt bin und verwoben bin, je mehr Aufgaben ich habe und in gleichem Maße je mehr Bedürfnisse ich habe, je mehr Erwartungen ich habe, umso komplizierter, komplexer wird mein Leben. Ich brauche einfach mehr. Und dieses Brauchen, diese Bedürfnisse und diese Verpflichtungen führen beide dazu, dass mein Leben eben komplexer und komplizierter wird. Also dieses Wort Lahu, diese Leichtigkeit, die wird in anderen Lehrreden auch auf viele andere Weise für sehr wichtig vom Buddha erklärt, weil, also beispielsweise gibt es diese Idee von, dass man keine Spuren hinterlässt, dass man leicht durch diese Welt tritt, ohne viele Spuren zu hinterlassen. Das Gleichnis von der Biene, die ihren Pollen sammelt, ohne dabei die Blumen zu beschädigen. Das heißt, wir treten leicht durch diese Welt. Ja. Das ist auch so dieser Aspekt, der da mit verbunden ist, niemandem zur Last zu fallen. Also für die Mönche beispielsweise ist es wichtig, dass sie eben leicht zu versorgen sind, weil sie eben in Abhängigkeit zur Laiengemeinschaft stehen, insofern, als dass sie eben sich selber ihre Requisiten, die sie zum Leben brauchen, nicht erwerben können und nicht kaufen können. Heißt, all die Dinge, die wir benutzen, verwenden, sind ein Geschenk, sind eine Spende derer, die in diesen Weg, den der Buddha gelehrt hat, Vertrauen gefasst haben. Und dementsprechend müssen wir auch uns um unsere Requisiten sorgen. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit meinen Dingen umgehe, die mir ja schließlich geschenkt worden sind, ist ganz wichtig. Ich muss auf diese Dinge Acht geben. Heißt auch, wir als Leute, die Geld verdienen, die eine Arbeit haben, einen Beruf haben, sich Dinge erwerben können, auch da sollte dieses Verständnis da sein, die Dinge, die wir haben, nicht für selbstverständlich zu halten, nicht der Arroganz zu verfallen, dass, ja, ich kann mir das ja immer wieder kaufen, weil unser Leben ist unsicher, wir wissen nicht, wie lange wir in der Lage sind, einen bestimmten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Ein gutes Karma aus der Vergangenheit mitgebracht haben und in diesem Leben geschafft haben, dann kann es gut sein, dass wir einen sehr guten Lebensstandard aufrechterhalten können bis zu unserem Tod. Aber vielleicht auch nicht. Ist nicht so sicher. Das heißt, diese Bescheidenheit, und obwohl in dieser Zeile das Wort Demut nicht fällt, dann kann man den Aspekt ruhig mit da reinbringen, weil eben beide Anleitungen vom Buddha gegen diese Arroganz angehen, diese Selbstverständlichkeit, dieses Überlegenheitsgefühl, dieses ja, diese scheinbare Nicht-Notwendigkeit, die Dinge wirklich zu schätzen, die wir haben. So. Und wenn wir jetzt in unserer Gesellschaft mal uns umschauen, dann sehen wir natürlich ganz schnell, dass eigentlich der Trend, ich sage einfach mal eher 180 Grad dieser Anleitung des Buddhas entgegengeht. Die meisten Leute lieben es, sich Dinge aufzubürden, weil es einfach Aktivität schafft und weil die Leute sich gerne beschäftigen. Weil Beschäftigung ja auch eine Art von Zerstreuung ist. Eine Möglichkeit ist, gar nicht genau hinschauen zu müssen, was hier eigentlich passiert. Das heißt, je verstrickter wir sind, je komplizierter unser Leben ist, umso weniger brauchen wir eigentlich hinzuschauen. Das heißt, wir sind die ganze Zeit unter Strom und machen und tun und lenken uns eigentlich von uns selber ab oder von dem, was eigentlich unser Leben, was unserem Leben unterliegt, von den Bedingungen, von den Gestaltungen, von dem, was unsere Existenz oder was unser Leben eigentlich ist. Und je mehr Bedürfnisse wir haben, und geht genau in die gleiche Richtung, unsere Gesellschaft schafft Bedürfnisse, das ist einfach ist die Essenz von einem kapitalistischen System, oder wie immer man das System nennen mag, in dem wir nun mal leben. Es ist eine Notwendigkeit, Bedürfnisse zu schaffen, Bedürfnisse zu kreieren in den Menschen, um dieses System überhaupt aufrechtzuerhalten. So. Die Masse, die Menge an Dingen, die wir erwerben können, um also mit dem Versprechen, unser Leben zu verbessern oder gar zu vereinfachen, wird immer mehr. Die Produktauswahl, die uns zur Verfügung steht in unserer Gesellschaft, ist einfach unglaublich. Ob das nun irgendwie die Regale im Supermarkt sind oder die Spielzeugabteilung oder die Klamottenabteilung oder die Kosmetikabteilung oder die Alkoholabteilung oder die Computerabteilung oder die, ist ganz egal, wo wir hingucken, die Menge an Produkten, die uns zur Verfügung steht, ist unglaublich. Und da diesem Rat zu folgen, wenige Bedürfnisse zu haben, bescheiden zu sein, mit wenig auszukommen, leicht zufrieden zu sein, ist unheimlich schwer. So. Gleichzeitig haben wir den Fluss oder den Strom von Informationen heutzutage, mehr als früher, durch natürlich das Internet jetzt an erster Stelle, wo wiederum Bedürfnisse geschürt werden, erweckt werden, gefüttert werden, die eigentlich gar nicht da sein müssten. Und so spielen sich diese beiden Dinge gegenseitig den Ball zu. Einmal die Verpflichtungen, Pflichten, die wir haben, die Aufgaben, die wir uns auferlegen, die Aktivitäten, die wir uns schaffen. Oftmals mit recht hohen Verpflichtungen und gleichzeitig dieser Drang nach Information oder Bedürfnisse nach Wohlergehen im Rahmen dieser sinnlichen Welt, sinnlich jetzt im Sinne von sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denn die Welt des Körpers, die Welt dieser fünf Sinne ist ja nun mal zunächst die Welt, wo eben diese Bedürfnisse geschaffen werden und wo auch unsere Verpflichtungen liegen. Nur unsere Verpflichtungen liegen auch, natürlich auch auf der mentalen Ebene oder der emotionalen Ebene. So. Dem Buddha geht es 45 Jahre lang eigentlich um nichts anderes als uns auf die Leidhaftigkeit, den Ursprung dieses Leidens, das Ende dieses Leidens und den Weg zum Ende dieses Leidens aufzuzeigen. So. Von daher können wir auch hier annehmen, dass der Buddha diesen Rat gibt, um unser Leben auf eine Weise zu führen, wie wir eben dieser Wahrheit des Leidens, auf dieses Leidens der Vergänglichkeit, der Unfähigkeit, diese Dinge überhaupt kontrollieren zu können, um diesem Leid zu entkommen. Darum geht's. So heißt der Buddha rät implizit mit dieser Anleitung uns darum zu bemühen, unser Leben zu vereinfachen, wenig Pflichten zu haben, diese wenigen Pflichten aber doch ernst zu nehmen, zu respektieren, zu achten und auch zu versuchen, denen so gut wir können nachzukommen und gleichzeitig unseren Bedürfnishaushalt klein zu halten, nicht so viel zu brauchen, jemand zu sein, der leicht zufriedenzustellen ist. Und wir merken eigentlich immer nur dann, oder wir erfahren eigentlich immer nur dann Leiden, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir gerne hätten. Solange alles wunderbar läuft, solange wir unsere Bedürfnisse, unseren Bedürfnishaushalt decken können, solange wir unsere Pflichten erfüllen können und auch unser Anspruch damit natürlich, dass andere ihre Pflichten erfüllen, erfüllt ist, ist ja alles gut. So. Und weil es natürlich auch oftmals recht lange gut gehen kann, fehlt uns einfach die Perspektive, die wir brauchen, um wirklich genau hinzuschauen. Das heißt, je weniger Aufgaben ich habe, je weniger Verpflichtungen ich habe, je weniger Verstrickungen ich habe, umso mehr bin ich in der Lage, mir diese wenigen Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss, genau anzugucken. Diesen Prozess, der da abläuft, meine Absichten etc. genau anzuschauen. Und natürlich auch, je weniger Bedürfnisse ich habe, je weniger ich brauche, umso seltener werde ich enttäuscht, weil nicht so viele Möglichkeiten gibt, dass ich die Dinge, die ich gerne hätte, nicht kriege. Das heißt, meine Grundzufriedenheit, also mein Grundzufriedenheitspegel ist leichter zu erfüllen. Das heißt, meine Lebensqualität wird eigentlich angehoben, wenn ich weniger Bedürfnisse, je weniger Bedürfnisse ich habe, umso höher ist eigentlich meine Lebensqualität. Weil, also wir sprachen heute Morgen über unsere bevorstehende Pilgerreise nach Indien, da ging es um Hotels und damit natürlich nicht zuletzt um den Komfort, den man hat, wenn man in einem fremden Land ist, wo einem das Essen fremd ist, die Mentalität fremd ist, die Menschen fremd sind, das Klima fremd ist, wo alles sowieso schon recht unseren Stresslevel sowieso schon anhebt, um die Möglichkeit dann doch zumindest irgendwo einen Rückzugsplatz zu haben, wo einen nicht die Kakerlaken und die Mücken und die Läuse und Wanzen auffressen in indischen Hotels doch recht schnell mal so der Fall ist. Aber für jemanden, der jetzt sich übt oder praktiziert, ist natürlich dann auch wichtig zu sehen, ja, was passiert oder was habe ich für ein Problem, wenn das eben nicht so ist. Also das heißt, wenn ich jetzt im Bett wach werde, wo ich dann plötzlich irgendwie den ganzen Körper ein Jucken verspüre, beispielsweise, wie groß ist das Problem dann? Oder wenn ich nicht das Essen bekomme, was ich gerne hätte, oder wenn ich die Scheißerei habe, oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, so. Heißt für uns auf der einen Seite haben wir die Verpflichtung, könnte man fast sagen, uns selbst gegenüber zu gucken, dass ich mir einen Lebensraum schaffe, der ja zuträglich ist für meine geistige Bemühung, der Wahrheit näher zu kommen. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite ist genauso wichtig zu sehen, ja, wie gehe ich damit um, wenn aufgrund der Umstände, die ich ja nun mal nicht kontrollieren kann, diese Lebensumstände eben nicht zuträglich sind oder nicht so zuträglich sind, wie ich die gerne hätte oder wie ich meine, die zu brauchen. So. Das heißt, dieser Aufruf vom Buddha, wenig Pflichten zu haben und bescheiden zu sein, leicht zufrieden zu stellen, zu sein, richtet sich darauf, dass er eben uns die Möglichkeit geben will, die Werkzeuge geben will, das, was eigentlich in unserem Geist ständig passiert, näher unter die Lupe nehmen zu können. Weil wenn ich am Existenzminimum hänge, wenn ich am Hungertuch nage, wenn ich erstmal gucken muss, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, genug Trinkwasser habe, genug Medizin, genug zu essen habe, wenn ich mich um diese Dinge hauptsächlich kümmern muss, dann habe ich gar nicht die, unter Umständen gar nicht die Möglichkeit oder die Muße, mir überhaupt über irgendwelche spirituellen Dinge, mich mit irgendwelchen spirituellen Dingen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn ich zu sehr verstrickt bin in diese Welt des Körpers und der Sinne und diesem ständigen Mögen und Nichtmögen, wenn ich mich zu einem Menschen entwickle, der ständig unzufrieden ist, nicht leicht zufriedenzustellen ist, der ständig unter Strom steht, ständig irgendwas machen muss, um überhaupt mein Leben ertragen zu können, weil ich es gar nicht ertragen kann, mal länger als 2 Minuten mit mir selber still da zu sein, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit. Das heißt, diesen Weg, diesen Ausgleich zu schaffen, wo wir auf der einen Seite pflichtbewusst sind und bemüht sind, die Pflichten, die wir aufgrund unserer Anschauung uns auferlegt haben, denen nachzukommen, so gut es geht, aber eben nicht so, dass wir unter der Last zusammenbrechen oder uns überhaupt die Möglichkeit verbauen, diesen Prozess überhaupt uns anschauen zu können. Also das ist für mich so, das wird da, weil dem Buddha geht es, wie gesagt, 45 Jahre lang um nichts anderes, ja, als uns die Werkzeuge zu geben, hinzuschauen, zu gucken, was passiert hier? Was ist mögen, was ist nicht mögen, wo kommt das her? Ja, welche Anschauungen unterliegen diesen Dingen? Was ist dieser Körper, diese Gefühle, diese Wahrnehmungen, diese Gestaltung, Gedanken, Bewusstsein, all diese Dinge, die ja ständig einer gewissen Automatisierung, einer scheinbaren Automatisierung unterliegen, denen auf die Schliche zu kommen. Dafür müssen wir, weil mir nichts Besseres einfällt, einfach mal anhalten können. So. Die Möglichkeit anzuhalten ist das Gleiche, wenn ich mit dem Auto mit 160 Sachen oder von mir aus auch 260 Sachen über die Autobahn bretter, dann wenn ich dann irgendwie aus dem Fenster gucke, nach links oder nach rechts, das rauscht einfach nur so an mir vorbei. Aber ich kriege kein besonders gutes Bild davon. Das geht einfach zu schnell alles. Wenn ich ein bisschen langsamer fahre, kann ich das alles schon ein bisschen besser mir anschauen. Wenn ich durch die Natur spazieren gehe, sehe ich schon viel mehr. Aber am meisten sehe ich, wenn ich stehen bleibe. Wenn ich wirklich hingucke. Nicht bewege. Und dieser Lieblingsspruch von mir ist Abhaya Sankhara Samatha, dieses Stillen, dieses zur Ruhe bringen, von mir aus auch Anhalten aller Gestaltungen, ist ja nun mal das Ziel der Buddha-Lehre. Gestaltungen, Aktivitäten sind, weil da Unwissenheit ist, weil da Nichtwissen ist, weil da Verblendung ist. Und Verblendung, Unwissen, Nichtwissen. Wenn da Verblendung ist, Unwissen, Nichtwissen, sind Gestaltungen. Und da geht's los. Das heißt, diese Gestaltungen zu stillen, zur Ruhe zu bringen, ist ja das A und O der ganzen Praxis. Das heißt, diesen Prozess, der da abläuft, zu verlangsamen, zu stillen, zur Ruhe zu bringen. Wenn wir das als Essenz der Buddha-Lehre sehen, dann können wir auch leicht verstehen, warum der Buddha uns rät, wenig Pflichten zu haben, wenig Verpflichtungen zu haben. Warum er uns rät, bescheiden zu sein, wenig Bedürfnisse zu haben, leicht zufrieden zu stellen zu sein. Weil das kann sich jederzeit alles ändern. Diese Ungewissheit, diese Unsicherheit unserer Gesundheit, unseres Lebens, unserer Schönheit oder woran wir auch immer hängen, ist unsicher, ist ungewiss. Kann sich jederzeit ändern. Und je mehr oder je eher oder je eher wir gelernt haben oder je besser wir damit umgehen können, wenig zu haben oder auch mal nichts zu haben, umso leichter wird es uns dann auch fallen, wenn sich die Dinge ändern. Leute, die einen hohen Lebensstandard haben und dann plötzlich von heute auf morgen das alles weggenommen bekommen, warum auch immer, ob nun durch eine Flut oder durch Feuer oder durch Wind, ist ganz egal, oder durch irgendwelche gierigen Familienangehörige oder keine Ahnung. Es kann jederzeit passieren. Also diese Ungewissheit ist eine Sache, auf die der Buddha immer wieder hinweist. Und je weniger Verstrickungen wir haben, umso weniger kann uns weggenommen werden. Je weniger wir brauchen, umso weniger kann uns weggenommen werden. So. Das heißt, es vereinfacht unser Leben und es bereitet uns auf die Unumgänglichkeit unseres bevorstehenden Alters, unserer bevorstehenden Krankheit und unseres bevorstehenden Todes vor. Das kommt noch dazu. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, ist, dass es uns wirklich die Möglichkeit gibt, oder uns die Möglichkeit näher bringt, loszulassen von diesen Dingen. Und sei es nur temporär, sei es nur zeitweilig in der Meditation. Jeder von uns, der meditiert, wir wissen, wenn wir viele Aktivitäten den Tag über hatten, viele Verpflichtungen hatten, viele Dinge tun mussten, dann ist es nicht so leicht, die am Abend einfach so an die Seite zu setzen, weil die Anschauung, das wichtig ist, dem eben unterliegt. Das heißt, die Wichtigkeit dieser Dinge, warum wir uns ja überhaupt diesen Dingen überhaupt widmen, diesen Verpflichtungen überhaupt aussetzen, die hört nicht auf, wenn die Verpflichtungen aufhören oder die Aktivitäten aufhören. Die Aktivität läuft im Geist weiter, weil da ist der Ursprung von Aktivität, der Ursprung von Aktivitäten, von Gestaltungen liegt nicht da draußen irgendwo, sondern er liegt in unserem Geist. So. Das heißt dann, wenn wir jeder weiß, wenn wir mal ein paar Tage im Kloster gelebt haben, oder mal eine Woche oder zwei, oder alles mal so ein bisschen runtergefahren haben, dann kommt der Geist leichter zur Ruhe. Dann fangen wir auch plötzlich an, Dinge zu sehen, oder auch Dinge mal anders zu sehen, als wenn wir irgendwie mit 180 über die Autobahn brettern. In den Jahren, wo ich in Thailand gelebt habe, oder wo ich mit einem Lehrer gelebt habe, sagen wir mal so, waren das Dinge, auf die wir ständig aufmerksam gemacht worden sind. Jeder gute Lehrer, der lehrt nicht nur durch seine Vorträge oder das, was er sagt, sondern oftmals vielmehr auch durch seine Handlungen oder die Art und Weise, wie er dieses Dhamma, was er verstanden hat, lebt oder vorlebt. Wie es umsetzt in einfachen Dingen von Moment zu Moment zu Moment, Tag ein, Tag aus. So. Und deshalb, ob ich nun in Mananachat damals gelebt habe, wo ich angefangen habe als Mönch, wo Champasando mein Lehrer war, oder ob jetzt später Ajahn Brahmawangso war in Perth, oder ob das die verschiedenen Thai-Lehrer waren, bei denen ich zeitweilig gelebt habe. Diese Fähigkeit, ganz bewusst Entscheidungen zu treffen hinsichtlich gewisser Verpflichtungen und die Fähigkeit, jemand zu sein, der leicht zufriedenzustellen ist, das steht bei all diesen Lehrern so ins, ich habe da halt heute mal so ein bisschen drüber mich versucht zurückzuerinnern, im Vordergrund. Also das wird eigentlich inspirierend ist, zu sehen, ist jemand, der nichts braucht. Oder der Gleichmut hat. Weil Gleichmut ist ein Zeichen dafür, dass der Geist im Gleichgewicht ist. Dieses himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübte, hoch und runter und hin und her und rein und raus, ist einfach nicht mehr da oder nicht mehr so stark da, je nachdem, wie weit so jemand in seiner Praxis nun fortgeschritten ist. Aber die Wichtigkeit, die auch von, gerade insbesondere von jemandem wie Lumbacha immer wieder betont wurde, jemand zu sein, der Magnoi, das Wort Magnoi, kommt in Lumbachas Vorträgen so oft vor. Jemand, der wenig braucht. Jemand, der zufrieden ist, leicht zufriedenzustellen ist. Jemand, der niemandem anderen zur Last führt. Jemand, der einfach nur da ist, der seine Pflichten erfüllt, die wir ja nun mal alle haben im Kloster, aber der keine Spuren hinterlässt, der leicht tritt durch diese Welt, jemand, der kein Aufsehen macht. Gegenüber jemandem, der ständig irgendwie labern muss, ständig irgendwas zu erzählen hat oder ständig irgendwas zu tun hat, zu fummeln hat, zu machen hat, sich immer irgendwie beschäftigen muss, das ist einfach uninspirierend. So. Während jemand, den du kaum merkst, merkst du nur daran, dass er sein Ding macht, der fällt niemandem zur Last, der macht seine Aufgaben still, ruhig. Aber er erwartet auch nicht, dass er jetzt da irgendwie unheimlich für gelobt wird. Er macht einfach sein Ding. Und beschäftigt sich eigentlich die ganze Zeit mit dem eigenen Geist. Man guckt auf sein eigenes Herz, gibt auf sein eigenes Herz Acht. Das ist eine Sache, die sowohl in den Vorträgen von den Kubaitschans betont wird, aber noch viel wichtiger eben durch die Art und Weise, wie die selber leben. Das ist noch mein erste Bild, das ich von Lumpatui hatte. Der war auch schon, muss auch schon so 60 gewesen sein. Wandert vor. Ja, muss auch schon 60 gewesen sein. So ein kleiner Mann, der da auf irgendeiner Bambuspritsche an irgendeinen Holzpfahl gelehnt, unter so einer Holzsala saß. Und das hat er jahrelang weiter so gemacht. Das ist erst die letzten Jahre, wo er jetzt auch mittlerweile schon 80 ist, dass sie ihm da irgendwie auch irgendwie ein Kissen hinlegen und irgendwie so ein Ding hier. Aber ist einfach so die mit wie wenig kann ich auskommen? Mit wie wenig kann ich sein? Oder wichtig ist einfach wieder zu sehen, was passiert, wenn ich das nicht habe. Selbst wenn ich jetzt irgendwie mit, was weiß ich, 20 oder 30 oder 40 oder 50 Jahren als Mönch, wenn mir meine Lebensqualität von den netten, großzügigen Laien dann irgendwie komfortabel gemacht wird. Aber wie ist das, wenn ich mich plötzlich in einer Situation vorfinde, wo die Dinge nicht da sind? Erwarte ich das? Brauche ich das? Muss ich das haben? Oder ist es okay, wenn ich das nicht habe? Das ist auch immer so der Test. So. Und deshalb ist es oftmals so schön zu sehen, wenn diese Kubatschan dann mal in den Westen kommen, wo sie natürlich eigentlich auch im Grunde verwöhnt werden, aber wo sie doch irgendwo aus ihrem gewohnten Wasser heraus sind. Und dann zu beobachten, zu sehen, mit welcher Leichtigkeit die dann doch in der Lage sind, so eine Situation zu meistern. Irgendjemand hat damals mal gesagt, ja, so ein Mönch wie Lhunpar Tui, der wüsste überhaupt nicht, wie er sich im Westen verhalten sollte, und der würde also da wäre also unmöglich, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Mutti damals gesagt haben, auf jeden Fall so eine unmögliche Annahme. Aber zeigt einfach nur, dass die Leute überhaupt gar keine Ahnung haben. Also nach meiner Erfahrung, ne, jemand, der diesem Rat des Buddhas gefolgt ist und das wirklich umgesetzt hat, der ist überall zu Hause. Der kann sich überall wohlfühlen. Unter allen Umständen, unter allen Bedingungen. Und das macht eben diese Leichtigkeit aus oder diesen Gleichmut aus oder dieses Gleichgewicht aus. Ich brauche nicht unbedingt ganz besondere Bedingungen, um zu funktionieren oder um zu praktizieren. Manche Leute, die unter einigen dieser Meditationssysteme Buddhismus gelernt haben, die meinen halt, ganz besondere Bedingungen haben zu müssen. Ob das jetzt irgendwie edles Schweigen ist oder vegetarisches Essen oder keine Ahnung. Aber steckt die mal unter Bedingungen, wo das nicht so ist. Ich kann hier nicht praktizieren. Praktizieren ist überall. Geht überall. Und eigentlich siehst du erst, wie gut du praktizieren kannst, wenn die Bedingungen mal schlecht sind. Wenn du mal nicht die Dinge hast, die du sonst meinst zu brauchen. So. Ja, und deshalb kann man sich ja auch in der Richtung, in dieser Hinsicht trainieren, einfach mal zu gucken ab und zu, mit wie vielen Dingen ich mich umgebe, wie viele Dinge ich um mich herum schare, um mein Leben vermeintlich zu verbessern oder zu erleichtern oder wie auch immer. Und dann einfach mal die Dinge rausschmeißen, von denen man in so einem hellen Moment mal wieder merkt, dass man die alle gar nicht braucht. Oder auch hinsichtlich unserer Verpflichtungen, ja, zu sehen, das war jetzt eine Zeit lang so, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich fühle mich da nicht mehr verpflichtet. Ja, so mein Pflichtbewusstsein hat sich jetzt erledigt. So. Und dann auch in der Lage zu sein, solche Dinge aufzugeben, solche Aktivitäten abzugeben, aufzugeben oder wie man so schön sagt, zu delegieren. Manche Leute meinen, wenn nicht so läuft, wie sie das gerne hätten oder wie sie meinen, dass das richtig ist. Wenn ich das jetzt aufgebe oder abgebe oder delegiere oder an andere weitergebe, dann bricht das ganze System zusammen. Das kommt ja auch dazu. Die unterliegt aber wieder die Anschauung, die man dann auch wieder hinterfragen muss. Ich weiß das von mir, ich bin Perfektionist. Heute Morgen habe ich die Story erzählt von der Höhle, weil der paar Leute, die noch nicht gehört hatten in Australien. Ja. Das hätte ich niemals delegieren können. Niemals. Ja. Da sind x Leute über die 2,5 Jahre gekommen, die gerne helfen wollten, da mitzubauen. Die habe ich alle zum Teufel gejagt. Keiner konnte das so gut wie ich. So. Außer einer, ne? Und der ist jetzt verrückt. Ups, da müssen wir editieren. Aber den habe ich ein Bild gesehen. Ne, ein Film. Da ist mir richtig schlecht geworden. Tja, aber so geht's. Perfektionismus kann auch leicht mal dazu führen, dass wir verrückt werden. Also wenn er merkt, dass ich langsam verrückt werde, dann bitte ich euch alle irgendwie mir auf die Schulter zu klopfen, freundlich und zu sagen. Anschan. Vorsicht. Ja, und das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht in diesem Trend oder in diesem Sturm unserer heutigen Gesellschaft diesem Rat zu folgen. Selbst als Mönch in einem Kloster. Weil wir sind hier, können uns hier überglücklich schätzen, dass wir ja nun mal wirklich relativ wenig Verpflichtungen haben. Also gemessen an vielen anderen Klöstern, wo unglaublich viele Pflichten da sind, Verpflichtungen da sind. Und deshalb haben wir ja auch versucht, hier eine Struktur zu schaffen, wo eben nicht so viel zu tun ist. Wo wir eben nicht aus dem Kloster rausgehen müssen, wo wir nicht hier und da Vorträge geben müssen, wo wir nicht an irgendwelchen Multikulti-Veranstaltungen teilnehmen. Der einzige Grund für uns aus dem Kloster zu gehen, ist, wenn jemand ins Gras beißt. Beerdigung, das ist der einzige, wo wir nicht drumherum kommen. Also, deshalb sagen wir den Leuten immer, wenn ihr uns aus dem Kloster haben wollt, müsst ihr erst sterben. Ja, und das müsst ihr halt und für euch auch mal selbst hinterfragen. So auch die von euch, die jetzt schon ein bisschen älter werden. Also was muss ich denn eigentlich noch tun? Muss ich das alles noch machen? Brauche ich das alles noch? So. Wie kann ich mir die kostbare Zeit, die ich noch habe in diesem Leben, frei schaufeln von Verpflichtungen, die mir dann auch wiederum ermöglichen, die Verpflichtungen, an denen ich dann festhalte, auch umso besser, denen umso besser nachkommen zu können. Ja, und gleichzeitig, was brauche ich wirklich? Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um meinen Geist zu sammeln, zu stillen? Was brauche ich, um hinschauen zu können? um Einsicht zu gewinnen in die Natur unseres Daseins. In die Natur dieses Spiels, Spiel des Lebens. Es gibt so ein Wortspiel, ne? Spiel des Lebens, genau. Spiel des Lebens. Mensch, ärgere dich nicht. Ja, gut. Das soll es denn heute mal sein. Mir fällt mir nicht ein. Ewan. Ja. Zwei Punkte im Zusammenhang mit der Lehrrede, wo die drin auftauchen. Also es geht ja darum, eine Einstellung zu entwickeln, wo man Wohlwollen für andere hat. Also da ist es ja auch irgendwie ganz deutlich, klar, wenn wir bescheiden sind, wenig Ansprüche haben, fallen wir anderen nicht zur Last. Und wenn wir wenig Pflichten haben, dann sind die Chancen gut, dass wir die auch einhalten können, weil wenn wir viele Pflichten haben und die Hälfte nur machen, fallen wir anderen auch zur Last. Nerven wir die auch. Und dann der Anfang von der Lehrrede ist ja jemand, der schon weiß, wo es lang geht, also der das Ziel im Auge hat. Also jemand, der seine Pflichten nicht erfüllt, macht Schulden sozusagen. Und wie es in den Sutten heißt, jemand, der ja, was bekommt, nicht nur als, also als Mönch natürlich sowieso, heißt ja, wer Almosenspeise isst, ist auch ein Schuldner. Und wenn man wenig Ansprüche hat, macht man halt wenig Schulden. Nur letztendlich kommt man da raus aus dem Schuldenmachen ja nur, wenn man Arahant wird und also tatsächlich die Praxis zu Ende führt. Und das gilt auch für Nicht-Ordinierte genauso, weil selbst wenn wir unser Hapa selber kaufen können, machen wir trotzdem Schulden, weil wir trotzdem irgendwie auch was weiß ich, CO2 und mit anderen verbunden, die ausgebeutet werden oder die einfach ja, auch leiden, wenn sie ihren ganz normalen Lebensunterhalt machen, um unsere Bedürfnisse zufriedenzustellen. Da ist es ja auch sinnvoll, wenig Schulden zu machen. Und letztendlich als Teil der Praxis mit dem Wer des Zieles kundig im ja, sozusagen die Annäherung an das, keine Schulden zu machen, keine Schulden mehr zu haben. Ja, und ich meine, der Kontext von der Sutta, ich habe auf den Kontext mich jetzt überhaupt nicht eingegangen, in dem, aber da fällt mir jetzt gerade ein, es ging ja auch um die Devas, die den Mönchen da irgendwie Stöckchen auf den Kopf geschmissen haben. Mhm. Weil die fühlten sich einfach genervt. Ja? Die Mönche sind da in den Wald gekommen und haben da irgendwie ein Huha gemacht. Und die Devas fühlten sich einfach nur genervt. Ja, und dann haben die versucht, da die Mönche zu verscheuchen, indem sie die ja irgendwie erschreckt haben oder auch keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ja, dann hat der Buddha denen halt die Metta-Sutta gegeben und gesagt, hier, das, also wenn er das chantet oder das beherzigt, darum ging es ja eigentlich, dann also die Idee, was fordert, wenn ihr da seid, so ungefähr. Und dann werden die euch nicht verscheuchen oder die Stöckchen auf den Kopf schmeißen. Ja, oft wird es ja so verstanden, also Metta ist, da setze ich mich hin und dann strahle ich. Alle mögen ganz fürchterlich glücklich sein, aber die Lehre, das erste Drittel geht erstmal darum, dass man sich anständig aufführen soll. Ja, genau. Ja, das meine ich auch. Das ist halt, jemanden zu sehen, der sich anständig aufführt, ist einfach nett, ist erhebend, ist erbaulich. Während jemand, der einfach nur da rumbollert und irgendwie kein Körperbewusstsein hat, also der einfach nicht weiß, wie er alleine durch die Existenz seines Körpers anderen Leuten auf den Wecker geht, ist einfach uninspirierend. So. Also so ein Körper ist, weiß ich nicht, der den Platz weg, der stinkt. Und wenn du den anderen auch noch auf ungraziöse Weise durch die Gegend schleppst, dann, ja, dann eckst du halt an. So, Ajahn Chah hat gerne so, gerne Beispiele gegeben von den, jemand, der sich lange übt in der Lehre, so wie Kieselsteine, die jetzt schon, weiß ich, hunderte von zig oder hunderte Kilometern irgendeinen Strom hinuntergespült worden sind. Die sind total rund und weich und nicht weich, aber rund und glatt. Ne? Und nicht eckig, nicht kantig. Ne? So wären Steine, die vielleicht da an der Quelle sind oder die da an der Quelle aufgewühlt sind, die sind halt eckig und rau und grob. Das ist halt das, was die Praxis macht. Jemand, der sich bemüht, der wird halt runder. Die Ecken, die schleifen sich ab, eckt nicht mehr so an. Ja, ich denke mal auch diese innere Zufriedenheit, die man entwickelt, wenn man eben leicht zufriedenzustellen ist, ist ja auch eine ganz wichtige Grundvoraussetzung überhaupt dieses. Also man muss ja erstmal selber wissen, was inneres Wohl ist oder was innere Zufriedenheit ist, um überhaupt dieses Wohlwollen dann auch in Form von Metta nach außen zu tragen oder mitzuteilen. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavān buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādini. Svākāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.